Tschecher oder Frank und wohnt in Lippen, Frankfurt oder anderswo. In der Woche ist der Koch oder Schlosser oder Stift beim Meister sowieso. Er steht auf Karussell, auf Gift und auf Monokel und auf singende Schlaftabletten. Yeah.